Wir haben uns ja schon vorgestellt als den internationalistischen Block. Doch das ist eine sehr allgemeine und eine sehr anonyme Vorstellung. Deswegen wollen wir euch jetzt gerne nochmal die einzelnen Gruppen vorstellen, die hier heute vertreten sind oder die vielleicht leider heute nicht kommen konnten, aber dennoch auf vielen anderen Demonstrationen mit dem internationalistischen Block aktiv sind. Da haben wir zum einen den Internationalistischen Abend, eine antifaschistische, antikapitalistisch-revolutionäre Gruppe aus dem Stadtteilladen Zilon Agora in Berlin. Wir haben die Gruppe For Palestine, For One State and Return in Palestine, eine Gruppe, die sich der Solidaritätsarbeit mit Palästina in Europa und der Diaspora auseinandersetzt. Wir haben die Liga für die Fünfte Internationale, deren verschiedene Sektionen heute vertreten sind, wie zum Beispiel die Gruppe Arbeiterinnenmacht aus Deutschland, der Arbeiterinnenstandpunkt aus Österreich oder Workers Power aus Großbritannien, und auch die schwedische Sektion hat es geschafft, zu den G20-Protesten nach Hamburg zu kommen. Wir haben außerdem eine iranische Gruppe dabei mit dem Namen Street Roots, deren Rede ihr später noch hören werdet. Sowie das Demokratische Komitee Palästina. Außerdem habt ihr ja vielleicht schon gesehen, die roten Buchstaben am Ende des Blockes, BDS. BDS ist eine Kampagne, die inspiriert wurde vom Kampf der Südafrikanerin gegen die Apartheid. Und BDS ruft die palästinensische Zivilgesellschaft zu Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel auf, bis dieses internationalem Recht und den universellen Prinzipien der Menschenrechte nachkommt. Vor allem BDS Berlin versteht sich als Teil der weltweiten BDS-Bewegung, die den Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft von 2005 unterstützt. Als Jugendgruppe haben wir Revolution dabei, deren Rede ihr bereits gehört habt. Außerdem das Palästina-Komitee aus Stuttgart. Wir haben außerdem im Block die Revolutionäre Internationalistische Organisation. Wir können euch hier eine kurze Selbstbeschreibung vorlesen. Wir von Rio beziehen klar Stellung für die Arbeiterinnenklasse und alle Unterdrückten und ihre Kämpfe. Dabei unterstützen wir sowohl jeden demokratischen, gewerkschaftlichen oder sozialen Kampf für konkrete Verbesserungen, als auch den Kampf gegen das kapitalistische System, den Imperialismus, den bürgerlichen Staat und seine Vertreterinnen. Außerdem im Block ist die Revolutionär-Kommunistische Jugend. Sie ist eine Jugendorganisation von Rio und Mitherausgeberin von der Online-Zeitung Klasse gegen Klasse. Die letzte Rede, die ihr gehört habt von unserer Genossin Assal, war, wie schon gesagt, aus der Gruppe Praxis, auch ebenfalls einer Gruppe, die viele iranische Genossinnen und Genossen vereint. Rio, noch kurz als Ergänzung, ist international Teil der Fraktion Trotzkista. Außerdem im Block ist die antifaschistische Aktion Rheinland. Wie ihr jetzt gesehen habt, ist unser Block zusammengestellt aus vielen verschiedenen Organisationen. Falls ihr selber noch nicht organisiert seid, könnt ihr euch ja im Blog mal mit den verschiedenen Gruppen unterhalten, sie zu ihren Positionen fragen, mit ihnen diskutieren, und ihr könnt euch im besten Fall überlegen, in welcher Gruppe ihr euch selber organisieren wollt. Denn wie gesagt, der Kampf gegen den Imperialismus findet nicht nur heute statt und nicht nur gegen G20, sondern jeden Tag an jedem Ort.